Jede John ain't hit. Jane hater ain't click. Jede Mall ein Tick. Jane Snack bin Snack. Auf und Tomorrow obtritt. Früher wären wir bloß zu dritt. Wenn ich mocke, ficke, fick. Den kennt uns als ich bin, dem wir rot waren, sind die anderen, wer da noch ein Kind. Wie er Hip-Hop durchspielt, wie er Plattisch durchspielt, ob ich Plotten verdient. Kenn ihn Mutter und die Sister, kenn ihn Bruder und den Twister, kenn ihn Grobmutter von T. An Anfang wär's Firma auf der Bühne, dass dafür sind und 5000 mehr. Joel ob Tür. Für die Gönne mich das hören. Kassen grüne Buddels Gorsch. Manfred Frieg gibt Ducky Dorsch. Köln pinke grün Kohl. Frünn von der Old Show. Rappers von der Old School. Wir rappert und wir scheppert und das ist dann halt zu kommen. Sind die Riemen so gemacht deppert und das leppert siebte Song. Feature hier, feature da, einfach eins mit no mehr. Es wird dich bett zu Dohr und das leppert siebte Song. Einfach laden loben und dann gehen dann ganz am Baum. Greifen auch mal Bings loben und dann leppert siebte Song. Schippert wieder mit der Crew, wer da rechte da an Drillen will. Die ist so wie du und ein Leber zieht zusammen. Und Blow, Ringfachter und das Kunstjockey, nee, no, nee, in den Regen kriegen und ein Leber zieht zusammen. So viel Chrom, Alter, und das Kunstjockey, nee, no, nicht wach im Bewegen blieben und ein Leber zieht zusammen. Petsche heute mal die Tuba und Backup da mal drüber. Konnte da was singen? Und da wenig rumspringen? Küsser mit auf Tour. Lederhosen, Haferschuhe. Und da steht er jetzt der Bur. 1, 2, 3, 4. Konnet singen, konnet rappen, steht da oben mit die Deppen, alle dindeln am WhatsAppen. Aber Blasen vor die Hosen und die Hemden sind am Schorzen, wenn wir Sand im Bus am Rasen. Mister Mir schnappt so ein Bierrollo in der 4 und 4 und das Schädel wie ein Stier. Vom Minger bis zum Weserschrand, der fofft die Pens im ganzen Land, habe die Ehre, küsst die Hardcore. Und das kommt ja kein Ey, no, nee, in den Regen kriegen und das Leber zickt uns um. So viel Chrom, Alter, und das kommt ja kein Ey,